Wer sich am 8. Juni abends im Second Life tummelt, könnte durch Zufall dort einer virtuellen Situation begegnen, deren Sinn er nicht verstehen wird und die ihm äußerst langweilig erscheinen müsste. Da wären ein paar sehr fantasievolle Tiergestalten zu sehen, die die meiste Zeit regungslos verharren, um dann unvermittelt eine Bewegung zu machen, bevor sie wieder in Leblosigkeit verfallen. Wer aber zur gleichen Zeit im Foyer der Schaubühne einer Veranstaltung des Nachtcafés beiwohnt, wird dort die Schauspielerin Ina Temple sehen, wie sie mit ihrem digitalen Double und einigen virtuellen Tiergestalten aus Carols Alice im Wunderland Kontakt aufnimmt oder aufzunehmen versucht. Videobeamer werden die Figuren auf 4 Leinwände projizieren. 2 Helfer werden dafür gleichzeitig je 2 Computer bedienen, die im Second Life eingeloggt sind und dort die sogenannten Avatare bewegen. Der Regisseur Johannes von Matuschka. Die Figuren aus Alice im Wunderland, die treffen sich in der virtuellen Welt, begegnen auch der realen, außenstehenden Figur. Und da müssen wir sehr genau Kamerapositionen, die halt in Second Life geführt werden müssen, zueinander stellen. Und interessanterweise ergeben sich auch durch Aufbauten in der virtuellen Welt, Blickrichtung der Avatare, Sinnbilder oder Bilder, wo man das Gefühl hat, da ist etwas von Leben drin. Es bedarf langwieriger Experimente mit den im Second Life vorgesehenen Kamerapositionen, um dem Zuschauer in der Wirklichkeit den Eindruck einer Blickverbindung, eines Spielbezugs zwischen den virtuellen Figuren untereinander und der realen Alice zu vermitteln. Die Equipe arbeitet im Second Life quasi wie ein Straßentheater außerhalb geschützter Räume und muss gelegentlich ungewollt seine Location verlassen, um sich in ruhigere Bereiche zu teleportieren. Second Life kennt keine Schonräume für Kunst oder Theater. Johannes von Matuschka erprobt vielmehr den Import von Emotionalität in die kalte Welt digitaler Artefakte. Ich finde, man muss sich der Tatsache bewusst sein, und das auch für mich als Theaterregisseur ganz relevant, dass wir der Virtualität nicht entweichen können. Also das ist ein Bereich, den wir die nächsten hunderte Jahre ausgesetzt sind und mit dem wir uns konfrontieren müssen. Und ich finde es eher sozusagen als Projektionsfläche auch interessant, rückzufragen, was kann man in der realen Welt daraus wieder entziehen, lernen, emanzipieren auch. Man sollte also nicht erwarten, dass in diesem Experiment zwischen der realen Alice und ihrer digitalen Traumwelt dasselbe poetische Verhältnis bestünde wie zwischen der am Bachufer einschlummernden Carolschen Alice und ihrem Wonderland. Second Life ist auch kein Raum der Fantasie, die sich derjenigen vergleichen ließe, die die Lektüre eines Buches hervorrufen kann. Es fordert nicht die Entgrenzung des in Wirklichkeitsregeln gefangenen Menschen in Richtung eines freien Raums der Möglichkeiten, sondern ist umgekehrt ein aus einigen wenigen Wirklichkeitsregeln gewonnener, eingeschränkter Simulationsraum. Obwohl die 8 Avatar-Grundtypen des Linden Lab sich mit diversen Outfits und Frisuren durchstylen lassen und damit wie geschaffen erscheinen für das Ensemble eines digitalen Theaters, obwohl man seinen Avatar durchs Second Life steuern kann wie eine Marionette durch ein künstliches Dekor, gibt es doch keine Möglichkeit, eine exemplarische, theatralische Handlung von der alltäglichen zu unterscheiden. Vielleicht ist die Selbstinszenierung des Second Life das Gegenteil von Theater. Die Membran, die sich nun als Theater in die virtuelle Welt stülpt und andererseits als bildreiche Animation aus dem Digitalen in die reale Performance an der Schaubühne, ist für die ahnungslosen Mitspieler des Second Life wie ein blinder Spiegel und nur für die Betrachter der realen Performance ein Fenster mit dem Blick ins Computerpuppenhaus.